Der Verlag Format in Nahodka von Russland gab jüngst das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il Antworten auf die Fragen der russischen Nachrichtenagentur Itartas in Broschüre heraus.